Ich glaub, ich bin so schnell, sag mir wieder die Jungs immer vor. Dieselbe Straße am Meck, hier sind wir schon als Burmrad gefahren. Wie mir das Dorf auf den Kopf gestellt haben, das ist noch heut legendär. Und ich hab grad das Gefühl, als wenn das bloß der Anfang wär. Ich hab das Gefühl, da geht noch viel, viel mehr. Wir sind wieder da, als ob man nie woanders gewesen war. Wir sind wieder da, jeder weiß die Bums am Weg in Town. Was wir hier erlebt haben, das waren die besten Jahre. Und wir sind wieder da. Die Geschichten, die wir haben, die halten uns für zwei Leben zusammen. Und ohne euch die Zeit war sowieso schon viel zu lang. Was wir hier gemeinsam aufgestellt haben, das glaubt da halt keiner mehr. Und ich hab grad das Gefühl, als wenn es bloß der Anfang wär. Ich hab das Gefühl, da geht noch viel, viel mehr. Wir sind wieder da, als ob man nie woanders gewesen war. Wir sind wieder da, jeder weiß die Bums am Weg in Town. Was wir hier erlebt haben, das war. Wenn nie woanders gewesen war, wir sind wieder da. Jeder weiß, die Burm sind back in town. Was wir hier erlebt haben, das waren die besten Jahre. Wir sind wieder da, als ob man nie woanders.